Und jetzt kommt eine wichtige Einschränkung. Diese alle Grenzen auflösenden Erfahrungen tun uns dann gut, wenn wir über ein einigermaßen stabiles, gut entwickeltes Ego verfügen. Denn der Kontakt mit diesem Raum ist extrem verführerisch und kann unseren Reifungsprozess auf der weltlichen Bühne stagnieren lassen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Zu den Hochzeiten meiner sogenannten spirituellen Suche fühlte ich mich mehrere Male stark versucht, mich nur noch dem Licht der Erleuchtung hinzugeben und empfand eine tiefgreifende Verachtung für die sogenannte irdische Illusion. Warum sich auf den zum Teil so öde, langsam verlaufenden Lernprozess innerhalb der Welt einlassen, mit all seinen so anstrengenden, konkreten Herausforderungen wie eine Ehefrau, ein Kind, Beruf, Rechnungen bezahlen, wenn es doch diese andere, freie Dimension ohne alle Grenzen gab. Mir war lange Zeit nicht bewusst, dass ich in all meinen Meditationen, Ritualen und so weiter nicht die Reifung, sondern die Abkürzung ins Licht gesucht hatte. Bis ich eines Tages schmerzhaft, herzhaft von eben diesem Licht wachgewatscht wurde. Davon berichtete ich in meinem Buch »Heirate dich selbst« ausführlich. Weil es so gut zu Neptun passt, hier ein kleiner Auszug. Splitternackt, schlammverschmiert und mit weit ausgebreiteten Armen stand er auf der Waldlichtung am Bodensee, am Rande eines anthroposophischen Dorfes. Sein Körper war erschöpft, aber sein Geist hellwach. In dieser Vollmondnacht, das spürte er, sollte seine Suche endlich ihr Ende finden. Oh, er sehnte sich so stark danach. Die Welt ödete ihn so an. Er wollte nur noch eins: nach Hause. Seit seiner Kindheit empfand er einen stillen, namenlosen Verlustschmerz. Und überall hatte er nach dem fehlenden Puzzleteil gesucht, im Sport, im Sex, in der Politik und in der Religion. Er hatte nun oft genug seine Partnerin gewechselt, um schließlich zu kapieren, dass keine Frau ihm geben konnte, was ihm im Inneren fehlte. Er heulte die Couch seines Therapeuten nass, er versuchte die Dämonen seiner Kindheit zu erschlagen, er hüllte sich in Hippie-Klamotten und bemühte sich, die bessere Frau zu sein. Natürlich wendete er sich auch allen möglichen Lehrern und Gurus zu, er beamte sich in andere Sphären und redete sich ein, dass es ihm nur um Bewusstseinserweiterung gehe. Er verbog sich auf einer Yogamatte zu einem ohmsummenden Brezel. Und während andere im See badeten und laue Sommernächte durchfeierten, schwitzte er seine Wut auf einem Meditationskissen im buddhistischen Kloster aus. Alles, was er wollte, war die Befreiung von diesem nervigen Ich. 15 Jahre hatte ihn die quälende Sehnsucht nach Vollkommenheit umhergetrieben. In fremde Länder und in Depressionen. Er fahndete nach ihrem Kapital von Marx, bei Hesse und Dostojewski, in der Bibel, in Pornos, in seinem Horoskop und natürlich auch in seinen Fußreflexzonen. Er wusste nicht viel, aber er wusste, dass etwas grundsätzlich nicht stimmte. Diese Welt war hässlich. Die Menschen taten sich in dieser Welt furchtbare Sachen an. Aber er verachtete nicht nur die anderen, sondern an erster Stelle sich selbst für sein kleines, gieriges, ängstliches Ego. Erst als sich sein bester Freund weigerte, mit ihm gemeinsam eine Ausbildung zu beginnen, wurde ihm bewusst, er war unleidlich geworden. Er hatte sich in einem verbitterten Nein verrannt und sein Groll vergiftete seine Beziehung. Irgendetwas war schiefgelaufen. Ganz sicher hatte er beim Inkarnieren die falsche Ausfahrt erwischt. Er wollte nicht hier sein. Er wollte nicht sein, wie er war, verletzbar und unwissend. Und viele menschliche Erfahrungen machten ihm Angst, vor allem der tiefe Schmerz der Einsamkeit. Er wollte heim. Er wollte zurück in jenes vollkommene Licht, von dem ihm eine unbestimmte Ahnung so oft geflüstert hatte. Und in dieser Vollmondnacht war es endlich soweit. Zugegeben, er hatte mit einer Dosis Magic Mushrooms nachgeholfen, doch in seinem ungeduldigen Zorn schien ihm jede Abkürzung legitim. Heute Nacht sollte es funktionieren. Also stand er da, jede Zelle seines Körpers im Eifer dieses Wollens bebend, auf dieser kleinen Waldlichtung, als ich ihm tatsächlich ein überirdisch schönes Licht näherte. Es war anders als auf anderen Trips, das wusste er sofort. Dieses Licht war echt. Das Licht hatte keine feste Form und war doch ein Wesen. Und dieses Wesen liebte ihn bedingungslos. Er spürte ein vollkommenes Angenommensein und Vergebung. Und ihm war jenseits aller Worte klar, dass es genau das war, wonach er all die Jahre gesucht hatte. Und das Leuchten kam immer näher und er badete in Glückseligkeit. Er war willens, jetzt und hier zu sterben, um in diesem Strahlen aufzugehen. Weib, Beruf, Karriere, alles war so egal. Nur noch eine Handbreit war er von dieser überirdisch schönen Lichtquelle entfernt, bereit, alles für immer loszulassen. Und dann? Ja, dann sprach das Licht tatsächlich zu ihm, und es klang, obwohl es keine Worte benutzte, in seine Gedanken übersetzt ungefähr so: Alter, was soll das denn hier werden? Bist du wirklich so bescheuert? Meinst du, wir haben dich hier abgesetzt, auf diesem Planeten, damit du versuchst, so schnell wie möglich wieder wegzukommen? Alter, wach auf! Bäm! Autsch! Und er fühlte sich wie ein Liebender, der kurz vor dem Höhepunkt eine Ohrfeige verpasst bekommt. Statt Verzückung nur noch nackte, verdutzte, peinliche Blöße. Ein spiritueller Cultus interruptus. So nüchtern und klar wie noch nie lauschte er den folgenden liebevollen und gleichzeitig so gnadenlos kompromisslosen Ansagen. Hey, du hast das Spiel noch nicht einmal eröffnet. Du musst es checken. Der Weg raus ist der Weg rein. Und das ist der Deal. Wir holen dich ab, wenn du hier wirklich fertig bist. Und du bist fertig, wenn du gelernt hast, Menschlichkeit zu lieben und zu ehren. Wenn du die Schönheit im Hässlichsten erkennst und das Licht, nach dem du dich sehnst, in der dunkelsten Ecke leuchten siehst. Dann kommen wir wieder. Deine Lektion ist ganz einfach. Lerne, die Menschen zu lieben. Und fang am besten mit dir selber an. Und damit war die Show vorbei. Er erwachte abrupt und unromantisch. Das Licht war verschwunden und das Lagerfeuer erloschen. Es war kalt und feucht und ihm war kotzübel. Und doch war er voller Dankbarkeit, denn er fühlte sich gnadenvoll geohrfeigt. Zum ersten Mal seit langer Zeit empfand er so etwas wie Frieden. Der erhoffte Fluchtweg aus der verhassten Welt war soeben zerstört worden. Aber in dieser Wahllosigkeit schlummerte der Keim einer neuen Freiheit. Wenn es kein Raus gab, dann musste er eben rein. Hinein in das Leben, hinein in seine Menschlichkeit. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Entweder würde er als enttäuschter Zyniker sterben oder die Prophezeiung von dieser Waldlichtung würde sich erfüllen.